NDR 3 Hörspiel. Meine Damen und Herren, das Hörspiel des heutigen Nachmittags erzählt eine ungewöhnliche Weihnachtsgeschichte. Sie heißt Josef und Maria und spielt damit auf die uns bekannte Weihnachtsgeschichte an, handelt aber von Leuten, die im Allgemeinen nicht im Mittelpunkt des Weihnachtsgeschehens stehen. Zwei alte Leute, die nach dem Weihnachtsverkaufsrummel am Ende allein in einem verlassenen Kaufhaus aufeinandertreffen und auf ihre Weise daraus ein Fest der Liebe zu machen versuchen. Fete Turini, ein österreichischer Autor aus Kärnten, hat dieses Porträt von der Rückseite der Wohlstandsgesellschaft gezeichnet. Josef und Maria von Peter Turini. Hörspielbearbeitung und Regie Heinz von Kramer. Schinken, erste Qualität, das Kilo nur 36 Mark. Ungarische Weihnachtsgans, ausgenommen und mager, das Kilo 19 Mark 80. Wieso hängt das nicht so immer rum? 32,50. Ja. Ah ja, danke. 10 finde ich jetzt unser Schinken. Schmücken Sie Ihren Familientisch weihnachtlich mit Stimmungskerzen in allen Farben, tropfarm. Kristallsterne als Halter für Ihre Weihnachtskerzen, Rohstück 99. Sie kaufen die 10er-Packung und ersparen sich 35 und haben damit bereits die Anzahlung für das unerlässliche Tranchierbesteck oder das elektrische Geflügelmesser mit auswechselbarer Knochensäge. In der Weihnachtszeit ist ein Haushalt ohne dieses Gerät undenkbar. Mit Anschluss oder mit Batterie. Weihnachtskrippe, die heilige Familie. Je einmal Jesuskind, Maria und Josef, drei heilige Könige, drei Schafe, zwei Esel, alles aus unzerbrechlichem Kunststoff und abwaschbar. Darüber der Stern von Bethlehem mit elektrischer Intervallbeleuchtung. Die Krippe gibt es in drei Größen. Als Kleinkrippe für junge Ehepaare ohne bzw. mit Kleinkind, als Mittelkrippe für Ehepaare mit ein bis drei etwas größeren Kindern und die Großkrippe für große Familien, älteren Ehepaaren, deren Kinder bereits eigene Familien haben, empfehlen wir wiederum die Kleinkrippe. Wie sieht's denn hier aus? Also, klappt bei Ihnen alles? Sind Sie bald fertig, ja? Ja, es ist alles soweit. Wunderbar. Dann machen Sie Feierabend. Ein schönes Weihnachtsfest. Und lassen Sie sich schön bescheren. Danke. Kommen Sie nicht. Werte Kunden, es ist jetzt 18.30 Uhr. Wie ist unser Haus? Ja, dann kann ich euch nur noch ein schönes Wort. Ebenfalls, gell? Also, schon mal nach. Machen das gut, ja. Oh, was ist das? Fahren Sie in Urlaub? Ja, Wahrscheinlich. Ah, ja. Achtung, Personaldurchsage. Achtung, Personaldurchsage. Hier spricht der Personalchef. Ich danke unseren Verkäuferinnen und Verkäufern im Namen der Direktion für ihren nachhaltigen Einsatz im Dienste des Kunden und wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein fröhliches und erholsames Weihnachtsfest. Die Direktion erlaubt sich, Ihnen als Zeichen unserer Wertschätzung ein Fläschchen Qualitätsweinbrand beim Personalausgang zu überreichen. Ausgenommen von dieser Gratifikation ist das Personal der Buchabteilung, die nicht ständig beschäftigten Raumpflegerinnen sowie unsere ausländischen Mitarbeiter. So, das wär's. Na dann, frohes Fest noch. Fröhliche Weihnachten, gnädiger Herr. Ah ja. Flaschen. Nichts als Flaschen. Ein ganzes Regal voller Flaschen. Die Direktion erlaubt sich ein Fläschchen Qualitätsweinbrand beim Personalausgang. Naja. Niemand hier. Alle weg. Die nicht ständig beschäftigten Raumpflegerinnen sind von der Gratifikation ausgenommen. Als wenn unser einer nicht seine Arbeit tät. Ich sag, wie es die Wahrheit ist. Willi. Willi. Hier spricht deine Mutter. Hörst du mich? Frohe Weihnachten. Deiner Gattin und dem kleinen Buben auch. Ich wünsche euch allen einen sehr schönen heiligen Abend. Willi. Willi! Willi! Willi! Was ist denn das für eine Stimme? Da ist niemand. Bitte, da ist nur ich, die Frau Maria. Es war aber sehr laut vernehmlich. Sie müssten sich verhört haben. Gehörmäßig bin ich voll da. Besser als manch einer in meinem Alter. Haben Sie heute Dienst? Aushilfe. Naja, dann gehe ich eben wieder. Auf Wiedersehen. Ja, ja. Nur eine Frage noch. Sind Sie den ganzen Abend da? Nein, nein, mein Sohn und meine Schwiegertochter warten schon auf mich. Aha. Aha. Dann verbringen Sie den sogenannten Heiligen Abend im Kreise Ihrer Familie. Ich bin ja diesbezüglich Freidenker seit dem 28er Jahr. Meine Schwiegertochter macht nämlich einen Karpfen. Und wenn ich zu spät komme, dann wird sie sehr ungnädig. Weil ich gerade über das 28er Jahr rede. Ich war ja dazu mal Glasschleifer bei der Görz-Optik im 10. Bezirk. Und der Toni Sedacek, unser Geselle und ein Sozialist, der hat mir anlässlich einer Debatte gesagt, Josef, die ganze Figur des Christus ist ja ungeschichtlich. Es ist ja gar nichts von ihm da. Sie nimmt den Fisch aus dem eigenen Geschäft, was eigentlich meinem Sohn gehört, aber steuerhalber auf Sie geschrieben ist. Also wenn es interessiert, ich kann das ja noch weiter ausführen. Alle bekannten Geschichtsschreiber der damaligen Zeit, die römischen und die jüdischen, sie schweigen sich über ihn aus. Hat Flavius ein Wort über Christus geschrieben? Oder Cornelius oder Livius oder Tacitus? Jetzt. Er schreibt nichts über sich, die anderen schreiben nichts über ihn. Die ganze Gottesvorstellung ist ja nichts als eine Geistesbrücke für Geisteskrüppel. Na, das Tuch. Nehmen Sie nur her. Ich mach das. Wenn's erlaubt ist. Und ich nicht störe bei der Arbeit. So. Bin ja bald fertig. Ja, die Halle. Das Neonlicht. Die Waren im weihnachtlichen Glanz. Leuchtend in allen Farben. Schinken. Jesus Christus, Möbel, Lampen, Flaschen, Dosen, Betten, Krippen, Engel, Hirten, Spiegel. Alles in und übereinander. So voll und so leer. Qualitätsweinbrand. Teufelalkohol. Dich habe ich kennengelernt. Mein Ziehvater war ja Fleischhauer und später Hilfsämterdirektor. 1914 war es, zu Beginn des großen Völkermordens, hat er angefangen mit dem Alkohol. Es wäre kein Sonntag gewesen, wenn er nicht ein Liter Bier am Tisch gehabt hätte. Vom Bier zum Wein, vom Wein zum Rum, Tee mit Rum, aber was war Rum mit Tee? Und dann nur mehr Rum. Die Auszahlung von der Pension war für uns immer ein Schreckenstag. Um Mitternacht ist er heimgekommen, schwer besoffen, hat die Ziehmutter geschlagen. Ich bin zur Polizei als Kind. Was ist dein Vater? Ein Beamter, sagt der Polizist. Na, dann wird's wohl nicht so schlimm sein. Hat mich wieder nach Hause geschickt. Ja, so war das. Teufel, Alkohol. Die Flasche da gehört ins Regal. Dass ich Sie nicht unterbrich, lassen Sie nur die Flasche. Ab und zu ein Schluckerl gegen das Alleinsein. Aber alles mit Maß und Ziel. Als Abzeichen vom Arbeiter-Abstinentenbund habe ich getragen, daneben das Freidenker-Abzeichen und darunter das von den Sozialisten. Ich war ja damals nicht nur gefühlshalber, sondern schon verständnishalber in der Politik. Folglich bin ich von der Gläubigkeit ausgetreten. Gott, den es nicht gibt, nicht geben kann, wird doch nicht auf meine proletarischen Groschen angewiesen sein. Die Flasche gehört aber trotzdem ins Regal. Geben Sie her, die Flasche bleibt da. Teufel, Alkohol. Am 13. Februar 1934, da war ich Gast im Kommissariat 15, da reißt mir der Kommissar die Abzeichen vom Rock und ich rufe den Faschisten an. Ist es schon verboten, gegen den Alkohol zu sein? Ich war ihm ja von der Aussprache her überlegen, wegen meiner Theatererfahrung. Also die Flasche kommt ins Regal. Die Flasche bleibt da. Hat mir aber nichts genützt, dazu mal die Theatererfahrung. Infolgedessen hat er mich wegen Radau geschlagen. Man ist ja viel zu gut im Leben. Auch zu den eigenen Kindern. Manchmal denke ich, es ist besser, man geht. Man man geht von der Welt. Die Menschen kümmern sich nicht. Ich sag, wie es die Wahrheit ist. Und die Flasche, die bleibt da. Bitte. Die Wahrheit wird ja viel zu wenig abonniert. Ist es privater Unverstand oder die unselige Wirkung des Kapitalismus? Naja, wohl beides. Manchmal träume ich. Als Freidenker träumt man ja wenig, aber wenn, dann schön. Dass sich die Menschen nach der Wahrheit reißen. Die Türen und Fenster der Gemeindebauten fliegen auf. Alles ruft nach der Wahrheit. Ich sage, man soll sich nicht so drängen. Und im Nu habe ich meine Verkaufspunkte zusammen. Die ersten 3 Monate ist die Wahrheit billiger. Dass ich Sie nicht unterbrich. Im Frauenblatt steht drinnen, dass eine Frau 87 Jahre ist. Sie schreibt, dass sie den ganzen Tag Hunger hat, weil ihr der Sohn und die Schwiegertochter kein Essen geben. 2/3 der Menschheit hungert und das steht nur in der Wahrheit. Es gibt doch ein Probeabonnement. Der Dr. Schüller, der immer Rat gibt, der schreibt ihr zurück, sie muss sich da mir ausführlicher ausdrücken oder in ein Altersheim gehen. Warten Sie. Die Brille. So. Eine Kostprobe von unserem poetisch begabten Genossen Fritz Landl, ermordet von den Nazischergen in Stein an der Donau. Stille Nacht, heilige Nacht. Mich hungert und friert und bin gut bewacht. So lieg ich sinnend in der Zelle allein. Denk an meine Lieben, denk ans Werden und Sein. Denk zurück an die Kindheit, an der Geschehnisse Macht. Denk zurück, wie ich vom Jüngling zum Manne gemacht. Fürwahr, du Menschheit, deine Last ist schwer. Ein Leben voll Kummer und Schmerz, ein ganzes Meer. Hart liegt die Zeit auf der Menschenbrust, nimmt den einen die Hoffnung, den anderen die Lust. Und doch will ich diese Zeit nicht missen. Stärkt sie doch unsere Kraft, schärft unser Gewissen. Sankt Christnacht ist heute das Fest der Liebe, der Versöhnung. Für mich klingt's wie eine Verhöhnung. Wo ist denn die Liebe? Wo ist denn die Tat? Wo ist denn das Märchen von der aufgegangenen Saat? Still ist die Nacht, heilig ist die Nacht. Mich hungert und friert und bin gut bewacht. So denk ich voll Sehnsucht an meine Lieben daheim. Denk an die Zukunft, ans Werden und Sein. Er war auf der rechten Hand kinderspinal gelähmt. Demzufolge hat er das Gedicht am 24.12.40 mit der linken geschrieben. Dass ich Sie nicht unterbrich. Ich möchte mein Herz ausschütten. Helfen kann mir ja doch niemand. Meine Schwiegertochter verschließt vor mir die Lebensmittel. Ich darf mir nichts nehmen und bin immer hungrig. Meine Freundinnen zahlen mir öfters einen Kaffee. Die Rente hat sie. Ich bin 87 Jahre alt. Habe ich das auf meine alten Tage verdient? Ja, das sind Schicksale. Warten Sie. Mach ich. Wartet die Familie auch schon? Ich bin ja in der Kinderübernahmestelle Margareten abgegeben worden mit der Verfügung, dass ich den gehöre, der mich nimmt. Es sind dann auch welche gekommen. Ein Ehepaar namens Daschke aus der Breslauer Gegend, meine späteren Zieheltern. Juridisch betrachtet hätte mich meine Mutter besuchen dürfen, aber nur in Form als Tante. Mein Sohn ist ja sehr brav, aber viel zu gut zu ihr. Er ist sehr korpulent und will sich aufs Bett niederlegen, schreit sie, nicht auf das frisch gemachte Bett, auf den Ottomanen legst du dich. Mir zerreißt das Herz. Und ich gebe ihm Salzgebäck, sie nimmt's ihm weg, wegen der Brösel, die sowas macht. So eine böse Frau werden sie in ihrem Leben noch nicht getroffen haben. Ihre Gattin ist sicher Gold dagegen. Dr. Friedmann, Eva Jatolstoyana hat Vorträge gehalten in der Otterkringer Volkshochschule über Sexualität, Geschlechtsleben und Hygiene. Liebeswerben und dergleichen hat er schon berührt, aber rein medizinisch. 1938 ist er geflüchtet in einen Ort zwischen Detroit und Chicago im Staat Michigan. Weihnachten 46 bekomme ich dann seinen Brief. Ich kann einen Satz auswendig vermitteln. Mein Sohn, das bin ich, ich war damals logischerweise jünger. Also, mein Sohn, deine Liebe gehöre der ausgebeuteten und geschundenen Menschheit. Dass ich Sie nicht unterbrich, die sitzen jetzt bestimmt schon zusammen. Und sie kocht wieder viel zu stark gewürzt. Ja. Wann werden Sie jetzt bald gehen müssen? Ja, ist ja auch da eine interessante Unterhaltung. Außer man muss weg. Ja, was ist denn? Ja, was ist denn jetzt? Er hat Gallenblasenentzündung. Aber nicht, dass Sie glauben, dass sie ihm Diät kocht. Ich bringe sie ihm heimlich ins Fischgeschäft. Sie ruft mich ja nicht an, wenn mit ihm was ist. Aber ich bringe ihr das Parfum. Das teuerste Parfum bringe ich ihr. Und ihm den Pullover. Und dem Kleinen die Lokomotive. Und wenn ich alles vor die Tür stellen muss. Ich bin eine einfache Bedienerin. Ich habe eine Tiefkühltruhe angeschafft für den Fall, dass er zu Besuch kommt und ich was zu Hause habe. Aber sie kriegt das teuerste Parfum. Ich muss es ihr bringen. Sonst hat er die Hölle. Nicht doch. Was soll das? Was tun Sie denn? Das war immer ein Schreckenstag für uns. Die kleine Frau Maria. Anständig, brav, sauber. Neben mir kann man eine Brieftasche liegen lassen. Um Mitternacht ist er heimgekommen, schwer besoffen. Oh. Aber wenn ihm was zustößt, dann soll sie mich kennenlernen. Dann werden alle herschauen. Dann ist es heraußen mit Gibraltar. Aber Frau Maria. Na, Augenschluck. Nein, nein, ihr Herren, so fängt man einen Amerikaner nicht. Ich heiße Thomas. Heute fallen die Würfel. Heute soll das Kapitel Louis Capet zum Abschluss gebracht werden. Ich war dazu mal Statist am Grazer Schauspielhaus. Die Rolle hat der Schauspieler Karl Drews gegeben. Ebenfalls vom Nazifaschismus ermordet. Na, was ist? Tut doch gut. Gibraltar, Dakar, Senegal, Portugal, Lissabon. Das bin ich. Na, ein Schluck. Bitte, Herr. Dazu muss man wissen, dass mir die Zieheltern im Falle meines kindlichen Schreins Alkohol eingeflößt haben. Bitte, wenn Sie mir nicht glauben wollen, kommen Sie. Kommen Sie. Setzen Sie sich zu mir hier auf die Couch. Ja, wenn Sie meinen. Kommen Sie. Der. Was sagen Sie dazu? Ja, ein Foto. Ganz vergilbt. Moment mal. Meine Brille. So. Jetzt wissen Sie alles. Man sieht eine spärlich bekleidete Frau. Und ein Zebra. Das Zebra bin ich. Eine Varieté-Nummer aus Lissabon. 1932. Das daneben ist meine Kollegin. Die hat mehr Glück gehabt. Ein Konsul hat sich für sie interessiert. Sie ist weg vom Beruf in eine elegante Wohnung. Sie war ja ein bisschen lungenkrank und sehr verfressen. 1900, ich weiß nicht mehr genau, 55 oder 56 habe ich sie am Ring getroffen. Ah ja, wird wohl auch schon tot sein inzwischen. Ich habe 40 Jahre so getan, als wäre ich nie beim Varieté gewesen. Oft ist es mir schwer angekommen. Beim Kapsch, die Radiofirma, wo ich den Akkord überzogen habe, der Chef war nämlich sehr nett und die Kolleginnen gesagt haben, sie schlagen mich, wenn ich das Soll so weit raufziehe. Da habe ich mir gedacht, was wisst's denn ihr? Und vor ein paar Tagen, wie meine Schwiegertochter hinter meinem Sohn steht und er sagt, Mama, bitte komm nicht zum Heiligen Abend, es gibt sonst nur Unfrieden, da habe ich in ihr freches und grausliches Gesicht geschaut und mir gedacht, du warst nie beim Varieté. Du warst nie beim Varieté. Ihr könnt eine alte Frau umbringen, aber eine Artistin, die geht nicht unter. Da, schauen Sie nur. Das ist ein Ballettbein. Hier, alles fest. Geben Sie mir Ihre Hand. Ja, Sie können ruhig anfassen. Nein, nein, lieber nicht. Wenn ich etwas Briefliches zu Gehör bringen darf. Ein Abschiedsbrief von unserem Genossen. Zuerst Kommissariat, dann Rheinerspital, dann Notarrest Hermannsgasse, dann Landesgericht. Man hat ihn justifiziert, geköpft. Mein vielgeliebtes Weib, das Schicksal hat bestimmt, dass ich mein junges Leben beschließen muss. Soeben hat man mir mitgeteilt, dass mein Gnadengesuch abgelehnt wurde. Nun geschehe es halt. Ich gehe von diesem Leben aufrecht und gefasst, denn ich weiß, nichts Schlechtes getan zu haben. Für das, was ich getan habe, schäme ich mich nicht, denn es war die Menschenpflicht, für die Sache des ausgebeuteten Volkes einzutreten. Ich hoffe auch, dass auch du dich nicht schämst, einen Menschen zum Gatten gehabt zu haben, der etwas für die unterdrückte Menschheit übrig hatte und offen seine Ansichten und Grundsätze vertreten hat. Es tut mir so leid, dass du so viel Kummer und Sorgen hattest. Trage es nicht schwer. Es ist nicht umsonst gewesen. Nimm das letzte Mal von mir den aufrichtigen Dank entgegen für alles. Alles. Es war so schön mit dir. Trinken Sie was. Es hilft. Das alles hat mir die Kraft gegeben, das Harte loszutragen, 17 Monate lang. Alles, was mir gehört oder mir einmal gehören sollte, geht in deinen Besitz über. Leider habe ich nicht mehr zusammengebracht. Den Wunsch, die Leiche dir zu übergeben, hoffe ich, dass er erfüllt wird. Bettet mich dort, wo es euch am angenehmsten ist, mir ist es gleich. Ich bitte dich, lass den Kopf nicht hängen, denn es hilft nichts. Denke, ich habe mein Leben für die geschundene Menschheit hingegeben. Einen Schluck. Ja, ja, jetzt tun Sie sich mal nicht wehren. So wie Sie beieinander sind, ist mir wirklich am besten. Gehe stolz, so wie wenn ich einmal nach Hause käme. Gründe dir ein neues Leben, so wie du es liebst und das deiner würdig ist. Ich wünsche dir recht, recht viel Glück und einen guten Kameraden. Grüße mir nochmals alle Freunde, alle guten Menschen. Er hat müssen gute Menschen schreiben, weil gute Genossen war ja verboten. Bleibe den Bergen und der Natur treu, grüße sie von mir. Im Geiste bleibe ich immer bei dir. Nicht weinen, sondern von neuem beginnen, stark sein trotz alledem. Recht, recht viele Grüße und Küsse von deinem dich so heiß liebenden, dich so heiß liebenden Josef. Jetzt aber. Jetzt sind wir ganz brav und trinken was, nicht wahr? Die Mauern müssen hoch sein. Überall muss man Mauern bauen gegen die Gefahr der faschistischen Barbarei. Dass ich Sie nicht unterbreche, aber ich darf doch meine Hände auf Ihren Kopf legen. Ein alter Mensch hat nichts zum Lachen. Ich sag, wie es die Wahrheit ist. Ah, Da, meine Identitätskarte, die Unterschrift. Josef Pschiebel. War der Brief. Das ist dieselbe Schrift. Ach. Dann haben Sie den Brief selber geschrieben. An die liebe Gattin. Dann haben Sie doch eine Frau. Dürfte ich jetzt vielleicht... Ja, das ist vernünftig. Nehmen Sie das Glas. Sie ist nicht vorhanden. So früh gestorben. Na, wenn sie doch gar nicht gelebt hat! Ach, dann haben Sie den Brief an die gar nicht geliebte Gattin geschrieben. Mein Mann war ja in einer schlechten Kompanie in Narvik. Sie sind halt auch sehr allein. Ein fortschrittlicher Mensch ist nie allein. 1959, beim Weltfestival der Jugend, da waren über 20.000 Jugendliche. Die mögen uns ja gar nicht, die Jungen. Ich komme ins Fischgeschäft mit der Diät für meinen Sohn. War er nicht da? Nur sie und die Kundschaften. Da sagt sie zu einer Kundschaft, sodass ich nicht überhören kann, das ist die Alte. Das ist die Alte. Sage ich etwas dagegen, ist es aus mit meinem Sohn. Also nehme ich Schaufel und Bartwisch und mach sauber und spür, wie mich die Kundschaften anschauen. Herr Josef, wenn ich so sagen darf, heute ist Weihnachten. Hab mich extra dienstlich einteilen lassen, damit es schneller vorbeigeht. Herr Josef, Ihnen hat der Herrgott geschickt. Ja, wenn mein Mann noch wäre. Ich habe ja damals von Lissabon direkt heim ins Reich müssen. Der Führer hat uns Artisten ja alle zurückgeholt. Der Fünfer, der Adolf Killer, der hysterische Hampel-Bajazzo, der Schickelgruber im Dienste des Kapitals. Beim PDM haben wir eine Führerin gehabt, die hat die Gans mit den Eingeweiden gebraten. So was Unkultiviertes. Die Frau Stadler ist mit dem KDF nach Berchtesgaden gefahren. Sie hat den Hitler gesehen und gesagt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Der Mann ist ein Herrgott. Ich war ja auf dem Flugplatz im Bayerischen Aufhing in der Büglerei und eines Tages... Da kommt er herein, in einer fischen Uniform. Mein späterer Mann. Mir ist ganz anders. Er will sich von mir die Hosen bügeln lassen. Herr Josef, wissen Sie, wie oft? Dreimal am Tag! Pille und sowas hat es ja damals nicht gegeben. Und wie er nach Narvik in die Schlechterkompanie hinauf muss, da war ich schwanger. Wenn ich will... Bin ich die Therese von Connersreuth. Ich kann so lange am Zahnfleisch saugen, bis Blut kommt. Das hat mich gerettet. Ich habe da noch einen Epileptiker dazugespielt. Ich bin übrig geblieben. Ich bin übrig geblieben. Von allen Genossen. Es sind ja viele Glieder erfroren. Da oben. Für uns war es praktisch, weil dadurch, dass er bei der Schlechterkompanie war, hat er öfter seine Blutwurst oder einen Speck geschickt. Aber die Sache mit dem Tschechen, die hat er mir bis zu seinem Tod nicht verziehen. Und es war doch nichts. Ich wollte ein bisschen Tschechisch lernen, weil seine Eltern waren ja Tschechen und ich wollte sie dementsprechend anreden, wenn er mich ihnen vorführt. Wie Sie mich abführen wollen, da habe ich beschlossen. Ich bin nicht ich, ich bin ein anderer. Ich muss es mit dem Geiste halten. Ich höre die Schritte der Nazischergen im Gang. Sie reißen die Zellentür auf. Ich starre sie an. Aus meinen Mundwinkeln rinnt Blut. Nein, nein, ihr Herren, so fängt man einen Amerikaner nicht. Ich heiße Thomas. Heute fallen die Würfel. Heute soll das Kapitel Louis Capet zum Abschluss gebracht werden. Wie gesagt, alles gespielt und dazu noch epileptisch. Sie bringen mich in die Psychiatrie, Gugelupf genannt. Der Dr. Lorenzoni verhört mich, lässt mich schlagen. Ich soll endlich zugeben, dass ich simuliere. Nein, nein, ihr Herren, so fängt man einen Amerikaner nicht. Ich wäre ja als Schauspieler hoch hinausgekommen, wenn der Reiher das nicht verhindert hätte. Das Kind war auf der Welt und der Mann im Krieg. Was weiß denn der Bub, was ich alles mitgemacht habe? Von Bayern bis Wien bin ich im 45er Jahr mit dem Kind gezogen. Im Handwagerl, im Viehwaggon, zu Fuß, nichts zum Essen. Mir war schon so schlecht und wie ich in Wien in der Wohnung von meinen Schwiegereltern ankam, da war mein Mann im Gasthaus. Karten spielen. Der Reiher will ein Autogramm geben und hat keinen Zettel. Ich stehe hinter ihm. Ich war schon Statist am Burgtheater. Reiche ihm ein Stück Papier, er unterschreibt, dreht das Papier um und liest: Nieder mit der Ausbeuterklasse. Es lebe die internationale Solidarität gegen Kriegstreiberei und Profitsucht. Na, da war ich entlassen. Obwohl alles so gut angefangen hat, 1928, am Laherberg. Mit Sodom und Gomorra und der Fritz Lang. Mein Mann hat mich oft geschlagen, wenn die Rede auf den Tschechen gekommen ist. Herr Josef, Sie sind ein guter Mensch. Ich habe ja nur meinen Sohn, den Willi. Seitdem widme ich mich ausschließlich der Parteiarbeit. Alles sehr merkwürdig. Warum sind die Menschen so grausam, Herr Josef? Bitte sagen Sie mir das. Die Menschen und die Menschheit. Es lebe der fortschrittliche Teil der Menschheit. Und der ist groß, wird immer größer, immer größer. Und ich bin nur ein Teil davon. Ein kleines Staub. Warum sagt mein Sohn, dass er sein eigenes Leben leben muss ohne mich? Wer hindert ihn denn daran? Aber ich bin doch seine Mutter. Herr Josef, ich war eine schöne Frau. Meine leibliche Mutter, sie hat mich nie besucht, war auch eine Schauspielerin. Ein Kollege von ihr, ein gewisser Gundolf Auer, hat mir gesagt, ein ungarischer Film hat ihn sehr stark an das Leben meiner Mutter erinnert. Frau Derry war der Titel von dem Film. Ich habe ihn trotz intensivster Suche nie auf einem Kinoprogramm gefunden. Ein Herr ist ins Milchgeschäft von meiner Mutter gekommen und hat mir eine Karte gegeben. Er erwartet mich am Abend in einer Opernloge. Er hat mich nach Konstantinopel vermittelt. Herr Josef, bitte. Sie dreht sich. Das Weltbild des Kopernikus ist richtig. Sie dreht sich. Bitte anschauen. Sie haben ja das Bild vom Varieté gesehen. Zu Hause habe ich eine ganze Küfferle-Schachtel voll mit Fotografien von damals. Sie wissen alles, Herr Josef. Ich war eine schöne Frau. Bitte. Ra-ra-ria. Ra-ra-ria. Ra-ra-ri. Na-ra-ri-ri-ra. Ich heiße Mia Ritter. Von Maria Patschak abgewandelt. Oh. Ja. Was kostet da ein Kilo Brot? Nur eine Schande. Im 45er Jahr hat das Kilo 35 Groschen gekostet. Dann ist gestiegen auf 60 Groschen, dann auf 1,18, dann auf 1,90, auf 2,70, auf 3,60 und so weiter und so weiter. Sofort. Sind die Löhne der Arbeiter im selben Tempo gestiegen? Angefangen hat es mit diesem unseligen Lohnpreispakt. Und der Straßenbahnfahrstand hat 24 Groschen gekostet. Kommen Sie, Herr Josef, kommen Sie. Wir zwei erlauben uns jetzt was. Und heute kostet er 10 Schilling. Das ist ja das 40-fache. Sind die Löhne der Arbeiter um das 40-fache gestiegen? Ein Salathäupl hat 7 Groschen gekostet, dann 1,9 oder 10 Groschen, je nach Größe. Ein Benstorp-Rippenschokolade 10 Groschen. Ich habe mir 100 Mal überlegt, ob ich mir eine kaufen soll. 9,50 war die Notstandsaushilfe. So weiter stehen. Kommen Sie, Herr Jus. nur recht fest. Fleisch! Halt schon auf! Ja, Fleisch! Einmal im Jahr habe ich Fleisch gegessen, am Karfreitag! Das war ich meiner Freidenkerei schuldig. Aber sonst, ich fahre heute von Burgersdorf bis Wiesing, von Schlechert bis Groß-Enzersdorf wegen einer billigen Milch. Und zum Beispiel beim Konsum. Ich will ja nicht Reklame machen, da kostet das Brot jetzt 8,20. Also fahre ich lieber zum Hofer. Dort kostet es in der momentanen Aktion 7,90. Noch ein Stück, Herr Josef. Nur noch ein kleines Stück. Solche wie uns gibt es noch. Man braucht nur die Caritas-Durchsagen im Radio zu hören. Wieso denn? Wo wir doch in einem Wohlfahrtsstaat leben? Wie viel 100.000 Arbeiter gibt es? Nicht Facharbeiter, Ungelernte, die 5.000, 6.000 Schilling im Monat verdienen. Und gar nicht zu reden von den Frauen, den Bedienerinnen, die Ausländerinnen. Nein, nein, nicht da lang. Hier lang, Herr Josef. Hier lang. Aber wartet nur, ihr Herren. So fängt man einen Amerikaner nicht. Ich heiße Thomas. Heute fallen die Würfel. Nein, kommen Sie doch, Herr Josef. Gleich ist es soweit. Sie werden staunen. Den Knopf muss man einschalten, dann geht's. Sagen Sie was, Herr Josef. Der Dr. Lorenzoni, der mich damals hat schlagen lassen, lebt heute in Graz. Was Sie wollen, uns hört ja niemand. Auf seinem Türschild in der Mariannengasse steht Medizinalrat Dr. Egon Lorenzoni, Neurologe. Und darunter Dr. Peter Lorenzoni. Wird wohl schon sein Sohn sein. Ganz egal, was Ihnen einfällt. Wissen Sie, Frau Maria, ich stehe oft unter seinem erleuchteten Fenster und schaue hinauf. Da müssen Sie hineinreden, ins Mikrofon. Völker, hört die Signale auf zum letzten Gefecht. Die Internationale erkennt das Menschenrecht. Sie können reden, singen. Uns hört niemand. Die Halle und alles ist leer. Ich sag jetzt, Willi. Und es ist egal, weil er hört ja nicht. Deine Mutter in der heiligen Nacht. Stille Nacht, heilige Nacht. Am 24.12.36 ließ Franco Madrid bombardieren. Am nächsten hat derselbe in der heiligen Nacht 72 mit Hanoi gemacht. Mama! Das klingt nur so laut, aber es hört's niemand. Frau Maria. Josef. Ich habe Sie das erste Mal aber schon gehört. Sie haben mich ja bis jetzt noch nicht auf elegant gesehen. Was machen Sie denn? Mir ist nicht gut. Ich muss eine Sitzgelegenheit aufsuchen. Der Otto liegt am Friedhof in Neustift. Der Fritz ist in Stein justifiziert worden. Der Hans ist tot, die Art desgleichen. Und vom Professor Fried habe ich die letzte Karte im Februar 1953 bekommen. Ich bin der Letzte von allen Genossen. Wie meine Nachbarin gestorben ist, hat man die Verlassenschaft einfach aufs Trottoir gegeben. Ich habe nachgeschaut, falls was zum Brauchen ist. Es waren Zeugnisse aus der Bürgerschule Knittelfeld mit sehr guten Noten und Briefe von ihrem Mann im Ersten Weltkrieg. Es ist nichts Praktisches drinnen gestanden, nur Liebessachen. Am nächsten Tag hat die Müllabfuhr alles abgeholt. Was bleibt denn von einem übrig, der nichts von einem übrig bleibt? Ich sag ja, es ist besser, man geht. Man geht von dieser Welt. Um meinem gespielten Irrsinn etwas Nachdruck zu verleihen, habe ich mich am Gugelhupf pro forma aufhängen wollen. Ich steige auf den Herd, die Kochplatte war noch etwas warm, leg mir die Schlinge um den Hals und warte auf den Aufseher. Es dauert. Und ich schaue durch die Oberlichter in den Park und sehe ein Mädchen im weißen Gewand. Sie sind verrückt, schreit mich plötzlich der Aufseher an. Und mir fällt leider keine passende Antwort ein. Da liegt ja alles herum. Das muss doch... Es wird wohl Zeit. Frau Maria, Sie haben ja durch meine Ausführungen einen Einblick in die politische Weltlage bekommen. Werden wir den Sozialismus noch erleben? Was meinen Sie? Es ist ja heute alles anders auf der Welt. Viel kälter. Wer will uns denn? Wer greift uns an? Da. Meine Hand. Wenn man die Haut zusammenschiebt, ganz faltig. Wer will denn sowas angreifen? Als Glasschleifer bei der Görz-Optik habe ich ja ständig feinsten Staub eingeatmet. Man hat mich dann hinausgeworfen und das Zeugnis geschrieben. Gesund und lohnbefriedigt entlassen. In Wirklichkeit habe ich schon tuberkulosemäßig gespuckt. Bin 6-mal in die Lungenheilanstalt Enzenbach gekommen. Ich habe in Enzenbach den Pneumothorax gekriegt, also die Luft zwischen dem Lungenfell und Brustfell. Heute bin ich vollkommen negativ. Ich bin vollkommen negativ. Rechts, neben die Wirbelsäule müssen Sie drücken. Dort habe ich den Bandscheibenschmerz. 3-mal bei Tatzmannsdorf, aber er kommt immer wieder. Ich habe da gewisse Durchblutungsstörungen in den Fingern. Sie müssen drücken, sonst spüre ich keinen Schmerz. Erledigt. Ja, das war doch kein Drücken, niemals. Fester. Mehr rechts. Noch fester. Ja. Ah, das ist der Schmerz. Wenn man keine Bandscheibe hat, kann kann man sich gar keine Vorstellung davon machen. Einmal habe ich noch gehustet in der Volksoper. Bei meinem zweiten Karriereversuch. Ja, jetzt spüre ich's. Das Brustbein. Das Brustbein. Man hat mir die Rolle eines Löwen in der Zauberflöte zugesprochen. Der Inspizient hat mir lautes Brüllen eingeschärft. Ja, ja, sage ich. Die Aufgabe war ja an und für sich leicht zu erfüllen. Man gibt mir ein Löwenkostüm, setzt mir den Löwenkopf auf. Nur leider habe ich nicht bedacht, dass die Maske voller Staub ist. Innen. Und als ich brüllen soll, bekomme ich einen fürchterlichen Hustenanfall. Als hustender Löwe war ich an der Zauberflöte nicht tragbar. Ja, die Musik. Maria Cibotari, eine wunderbare Sängerin. Krebsleiden. Der Ögel, sein Zuname ist mir entfallen. Bariton. Die Rosicka, die war ja eine Jugoslawin. Der Otto Langer. Jan Kipura mit seiner Frau Martha Eggert. Und Helge Roswenge in der Bohème. Ich war nur einmal in der Oper. Mit dem Herrn, der mich nach Konstantinopel vermittelt hat. Ich habe ja immer geglaubt, der liebe Gott beschützt mich. Aber wie der Herr dann zudringlich geworden ist in der Opernloge, da habe ich mir gedacht, sein Wille geschehe. Man war ja so jung und so dumm damals. Bin nur nüchtern. Und was ich tue, ich schreibe und ich lebe. Nur ich lebe. Aus meiner Brust dringt mir hervor so manch liebliche Weise. Statist ist mal ganz in der Nähe und lernt mit. In Wirklichkeit hätte ich ja alle großen Rollen spielen können. Carlos Gardel. Wer? Carlos Gardel. Ah, den kennt in Casablanca jedes Kind. Ein Tango-Sänger. Tanzen Sie Tango, Herr Josef? Indem, dass der Ziehvater das ganze Geld für Alkohol ausgegeben hat, war der Besuch einer Tanzschule. Aber das ist ganz leicht. Sie müssen nur auf meine Beine schauen. Aram, aram. Kommen Sie, schauen Sie mal, Herr Josef. Da, da, da, da, da, ram, bam. Na, ri, ra, ri, ra, ra. Schauen Sie, Herr Josef. Eins und zwei und Tango-Schritt. Na, ra, ra, ri, ra, ri, ram, papa. Und eins und zwei und Tango-Schritt. So, und jetzt müssen Sie dann die Kreuzbrücke mit mir machen. Warten Sie. Ich mache uns eine Musik, dann geht's leichter. Ja. Na, wo war das? Bom, bom, ram, bom, bom. Herr Josef! Tango! Da ist ein sehr interessanter Artikel, wenn ich kurz zu Gehör bringen darf. In der Sowjetunion stieg die Produktion von Weizen im Vergleichszeitraum von 10 Jahren um über 30% und die Produktion von Sojabohnen hingegen... Kommen Sie, Herr Josef! Heute fallen die Würfel, haben Sie selbst gesagt. Es ist ganz leicht. Kommen Sie! Eins und zwei und Tango-Schritt. Und eins und zwei und Tango-Schritt. Jetzt nehmen Sie mich um die Mitte fest. Ich beug mich zurück und Sie beugen sich über mich. Bitte, ich kann das nicht. Drüber. Das geht ja schon. Vorbeugen müssen Sie sich. Nicht nach hinten, nach vorne. Eins und zwei und Tango-Schritt. Im normalen Tanzalter habe ich ja einen Kurs auf der Arbeitermittelschule besucht, damals in der Mollnachtgasse. Physik zum Beispiel, das hat mich interessiert. Licht, Lichtgeschwindigkeit. 5 Uhr früh bin ich aufgestanden und der Miete war nicht zu beheizen. Und dann die Fabrik und in der Nacht bis 2 Uhr lernen. Lateinische Vokabeln, Austria Romanum und dergleichen. Ich habe es nicht geschafft. Ja, es ist mir die Erkenntnis geblieben, dass es ohne Matura geht, ohne Latein und punische Krieger auch gehen muss, ne? Ja, es geht doch schon, Herr Josef. Eins und zwei und Tango-Schritt. Es Sie haben ein natürliches Talent. Ich? Ja, Sie. Glauben Sie mir, ich habe Vergleichsmöglichkeiten. Ja, ich kann tanzen. Ja. Nicht auf Vorbeugen vergessen. So. Aber wie Sie das machen. Direkt elegant. Ach. Eins und zwei. Oh, aus. Oh. Lassen Sie das mir. Frau Maria, Tango. Herr Josef, so kenne ich Sie ja gar nicht. Sie kommen mir ja vor wie der Rodolfo Valentino. Man kann mich ja auch gar nicht kennen. Jahrelang, was sage ich, ein Leben lang war ich ein Illegaler, ein anderer. Heute fallen die Würfel. Herr Josef, Sie kommen mir vor wie der Rodolfo Valentino. Wer war der Herr? Der Scheich, der König der Wüste, der Held der neuen Welt. Er hat die Haare so glatt zurückgehabt. Immer fescher Mann. Moment! Oh! Ja, und jetzt nach hinten kämmen. Ganz nach hinten. So? Ja, Sie sind mir einer. Ich bin der Valentino, oder wie der Herr heißt. Merken Sie jetzt mal eine Theatererfahrung? Valentino. Rodolfo Valentino. Er war der eleganteste Mann seiner Epoche. Immer im Frack. Auch in der Wüste. Oh, wie Sie wünschen. Moment. Ich werde gleich fahren. Gleich, gleich! Einen Moment, Geduld noch! Bisschen groß, das Smoking. Mindestens drei Nummern. Hallo! Na, die Herren, so fängt man einen Amerikaner nicht. Na, bin ich jetzt der Valentino, bin ich es der oder nicht? Eine Eigenschaft fehlt noch, Herr Josef. Ja, sagen Sie es mir, ich spiele alles. Er hat die Frauen dutzendweise verführt. Keine hat ihm widerstehen können. Werden Sie mir widerstehen, wenn ich Ihnen einen diesbezüglichen Antrag mache? Ja oder nein? Oh. Ja, was ist denn, Frau Maria, warum schauen Sie mich so an? Kommen Sie, Tango, Tango. Nein, nicht mehr. Ja. Ich werde Ihnen nicht widerstehen, Herr Josef. Thank you. Die Helligkeit in der Halle ist mir doch ein bisschen zu hell, wenn Sie verstehen. Herr Josef, könnten Sie vielleicht den Hauptschalter... Ja. Vom Dienst her ist mir die Lichtanlage ja bekannt. Es geht schon. Wo sind Sie, Frau Maria? Das sieht aber auch überhaupt nichts. Nein. Also das ist mir zu riskant. Ich mach wieder Licht. Wie eine Künstlerin in einer Illustrierten. Mia Ritter, die Königin des orientalischen Balletts. Illustrierte sind ja sehr schädlich. In Millionenauflage vergiften diese Illustrierten das Bewusstsein der Menschen. Auch der Fortschrittlichen. Wenn man bedenkt, dass laut Statistik alle Menschen zweimal in der Woche eine Illustrierte lesen und unter allen müssen sie auch Fortschrittliche sein, nicht? Was ist der Effekt? Die Wahrheit geht zurück und die alten Abonnements werden nicht verlängert. Stört Sie das? Mein Kopf an Ihrer Schulter. Frau Maria? Ja. Herr Josef. Die Situation ist dermaßen, dass das Du-Wort angebracht wäre. Ich bin die Maria. Josef. Moment. Was machst du denn jetzt? Liebe Frau Maria, es gibt Augenblicke im Leben von Menschen, wo die Hingezogenheit einen Grad erreicht, wo das Sexuelle nur mehr eine Frage der Zeit ist. Wir brauchen dazu keine Pfaffen, keine Hochzeit, nicht den ganzen Aberglauben. Wir wollen uns in das schönste Erlebnis, das Menschen zu vergeben haben, mit klarem Willen und Verstand fügen. In diesem Sinne darf ich Ihnen das Du-Wort antragen. Hör nicht zu. Wir müssen noch gemeinsam Bruderschaft trinken. Entschuldigung. Meinen Mann geküsst hat, war ich sehr in Aufregung. Man hat ja so viel gelesen über den Kuss, der alles besiegelt. Komisch, es wird immer feuchter. Die Gläser. Unsere Gläser. Oh. Ja, um Gottes Willen, das Leintuch. Verzeiht, ihr Herren, ihr großen Besitzer dieses Kaufhauses, die ihr euch an dem Gelde, das ihr aus uns herausgesaugt habt, mästet. Verzeiht, dass wir ein kleines, nasses Fleckchen in euer wertvolles Leintuch gemacht haben. Aber jetzt ist der Augenblick der großen Gerechtigkeit. Heute fallen die Würfel und deshalb sage ich Schluss, sage ich Schluss. Ich, Josef Pschimmel, erkläre, dass diese Vorratskammer des Kapitalismus in den Besitz des Volkes zurückfällt. Und deshalb sage ich, hol ein frisches Leintuch, Maria. Aber wir müssen das doch zahlen, Josef. Zahlen? Wir zahlen nichts, Maria. Wir sind doch verrückt und entmündigt. Der Partei heißt immer, der Josef, der kann Zeitungen verkaufen, aber mitreden darf er nicht. Der ist doch verrückt. Und wenn mich die jungen Leute mit meinem Fahrrad und den kurzen Hosen mit Sockenhaltern auf der Straße sehen, dann höre ich, wie sie sagen, schaut's euch den verrückten Alten an. Dass die Socken ohne Sockenhalter in der Fahrradkette hängen bleiben könnten, das bedenken die ja nicht. Bei den Faschisten war ich im Irrenhaus, wirklich entmündigt, und jetzt bin ich es wieder. Maria Tango! Bei mir heißt es auch immer, ich bin so verkalkt, dass man mich entmündigen sollte. Spargel, zu bleihaltig, ungesund. Lachs ist besser. Kaviar, sicher russischer, den nehme ich auf jeden Fall. Salzgebäck macht nur Durst. Dörrfrüchte mit Schokoladenüberguss, ja, das klingt vernünftiger. So. Ich habe das Leintuch geholt. Das Bett ist frisch bezogen. So, Maria. Alles für dich. In Albanien habe ich einen Autohändler gekannt, der war auch so großzügig. Warte, Josef. Warte. Eins. Zwei. Drei. Drei Pakete. Das gehört dir. Alles. Mach ruhig auf. Ziemlich weit. Das war für meinen Sohn. Ah, Parfum. Hm? Gut. Das war halt für den Kleinen. Mein vielgeliebtes Weib, das Schicksal hat bestimmt, dass ich mein junges Leben beschließen muss. Soeben hat man mir mitgeteilt, dass mein Gnadengesuch abgelehnt wurde. Nun geschehe es halt. Ich gehe von diesem Leben aufrecht und gefasst, denn ich weiß, nichts Schlechtes getan zu haben. Für das, was ich getan habe, schäme ich mich nicht, denn es war die Menschenpflicht, für die Sache des ausgebeuteten Volkes anzutreten. Ich hoffe auch, dass du dich nicht schämst, einen Menschen zum Gatten gehabt zu haben, der etwas für die unterdrückte Menschheit übrig hatte und offen seine Ansichten und Grundsätze vertreten hat. Es tut mir so leid, dass du so viel Kummer und Sorgen hattest. Trage es nicht schwer, es ist nicht umsonst gewesen. Nimm das letzte Mal von mir den aufrichtigen Dank entgegen für alles. Alles. Es war so schön mit dir. Du bist wirklich verrückt. Aber ein Dichter. Komm, komm. Ich bring dich zu Bett. So, und jetzt legen wir uns hin. Ich bin ja bei dir. Siehst du? Jetzt ist alles gut. Bist du eigentlich kitzlig, Josef? Das weiß ich nicht, weil ich mich, ich habe mich selber nie gekitzelt. Ist der Bub kitzelt? Nein! Ist der Bub kitzelt? Mein Gott, bist du kitzelig. Ja, erstaunlich. Mein Mann war ja die letzten Jahre sehr krank. Und da war natürlich auf dem Gebiet nichts möglich zwischen uns. Seit seinem Tod, das ist jetzt 10 Jahre her, war selbstverständlich auch nichts. Mit niemandem. Ich glaube, ich habe schon ganz verlernt. Mein letztes diesbezügliches Erlebnis war ja in der Eisenbahn zwischen Moskau und Leningrad. In der Nacht vom 15. auf den 16. Mai 56. Ich habe am meisten Abonnements für die Wahrheit verkauft und als solche eine Reise in die Sowjetunion gewonnen. Ich liege also in dem Schlafwagen und über mir eine sehr fische Genossin. Im Land der freien Liebe, wo man ja aufgrund dessen, dass die Religion wegfällt, nicht so gehemmt ist wie bei uns und im Schutz der Dunkelheit, greife ich hinauf zu ihr. Sie regt sich aber mordsmäßig auf Russisch. Bitte, es ist auch im Sozialismus noch nicht alles so, wie es sein sollte. Du hast aber eine feine Haut, Maria. Vor 40 Jahren hättest du mich kennen sollen, Josef. Da war ich ein verhungerter Arbeitsloser, lungenkrank und dauernd am Kommissariat. Sowas hättest du bestimmt nicht angeschaut, Maria. Da hat mich ja keine Frau angeschaut. Lass mich zurückdenken. 40 Jahre. Das war die Zeit, wo ich meiner Mutter ein Paket geschickt habe aus Casablanca. Sie hat es nicht angenommen, weil sie gesagt hat, von einer Tochter, die sich als eine Nackte von Männern anschauen lässt, will sie nichts annehmen. Manchmal wünsche ich mir, dass alles von vorne anfängt. Dass das Leben so weiß ist wie der Schnee. Kennst du das Spiel, Josef, was wir als Kinder gespielt haben? Ja. Nein, du kennst ja meine diesbezüglich eher tragische Kindheit. Weltverschwinden hat's geheißen. Wie geht das? Pass auf. Man zählt bis drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Man macht die Augen fest zu und hält den Atem an. Aber fest. Fest. Und was ist, wenn man die Augen wieder auf hat? Sie hörten Josef und Maria von Peter Turini. Hörspielbearbeitung Heinz von Kramer. Es sprachen Maria, Grete Wurm, Josef, Heinz Meyer. Ferner Klaus Korleidis und Ute Verhohlen. Ton Udo Schuster, Schnitt Regina Kraus. Aufnahmeleitung Arturo Möller, Regie Heinz von Kramer. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1984.